Als ich klein war, schien die Welt riesig groß, ziemlich groß. Und sie schloss sich um mich her, wie ein Schuss, wie ein Schuss. Als ich 10 war, war die Welt wie ein Blatt von Papier. War ein Ball und war ein Schiff, 2 und 2 war nicht 4. Wenn man 20 ist, die Welt, Liebe leer, liebevoll, rennt uns Muster in die Haut, macht uns reich, macht uns toll. Ist man 30, bleibt die Welt noch ganz rund, noch Genuss. Jedes Rätsel wird gelöst, ist noch Spiel und nicht Muss. Stark ist, nährt die Welt unsere Kraft, und man fühlt sich wie ein Baum, keine Axt ihn schafft. Wird man älter, lässt die Welt keinen los, keinen los, und man bietet noch die Stirn jedem Schlag, jedem Stoß. Manchmal sitzt man schon zu Haus, weht ein Wind, leichter Wind. Wär man 100, wär die Welt auch von uns noch ein Teil. Wenn man besser sie gemacht, in sie trieb seinen Keil. Wenn man klein ist, ist die Welt riesig groß, ziemlich groß. Und sie schließt sich um uns her, wie ein Schuss, wie ein Schuss. Wenn man stark ist, nährt die Welt unsere Kraft, unsere Kraft. Und man fühlt sich wie ein Baum, keine Axt den schafft. Man kann sterben, doch die Welt hat man einst mitgebaut.